Soll ich wieder einleiten? Du darfst, ja. Dann leite ich ein. Zur 41. Folge des New Spirit Casters Podcast. Mit dem Tobi, der gerade begonnen hat, und mir, dem Max. Dem Max, genau. Ein netter Junge von nebenan. Der gerne mal mit mir donnerstags um 12 Uhr einen Schnaps verkostet. Ja. Und immer noch ein bisschen krank ist. Also wenn du jetzt, weißt du, eigentlich würde ich sagen, soll ich dir meinen Arm nehmen, aber dann werde ich ja krank. Ich glaube auch, ja. Deswegen lassen wir das lieber. Ja. Was treibt uns so früh am Tage in die Hände des Alkohols? Durch reichlich gut geplante Arbeitssituationen in meiner Firma habe ich diese Woche auf die Spätschicht springen müssen. Das heißt, ich muss von so um 2 bin ich meistens da bis so 10:30, 11:00 schön arbeiten. Schön. Danach ist auch nicht mehr so viel mit Podcast auf. Danach ist nicht mehr so viel und morgens ist irgendwie auch nicht so viel, habe ich festgestellt. Also man ist irgendwie... Ja, ach, ich will gar nicht jammern. Aber, ja. Ja gut, du bist halt auch nicht gewohnt. Ich bin nicht gewohnt und erstmal morgens irgendwie, ja, guckt ein bisschen im Internet und dann ist auch schon wieder Zeit. Es gibt da bestimmt auch irgendwie so ein Podcast, der ist so Schichtarbeiter-Podcast oder so. Der Schichtarbeiter-Podcast. Den gibt's bestimmt. Garantiert. Ja, nichtsdestotrotz sind wir doch hier zum Saufen und nicht zum Dummlabern. Und zwar habe ich heute ein Pröbchen dabei, habe ich auf dem letzten Whisky-Stammtisch bekommen vom lieben Erik. Mhm. Das ist ein Alambic Special Island Malt, 8 Jahre alt. Okay. Im Pinot de Corenté Cask, keine Ahnung, Pinot de Caren... Chanette würde ich sagen. Chanette. Auch jetzt auch wieder kommen. Ja, ja, wir sind einfach nicht so französisch begabt. Stimmt. 42,9% gibt's, wenn man den richtig kauft, in so einem Dekanter. Sieht eigentlich ganz schick aus. Nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. Und wie gesagt, von der Insel Islay. Ich bin gespannt, ob du herausschmeckst, welche Distille es denn ist. Klar. Ja, das darfst du gleich attesten. Ich weiß es ja schon, denn ich habe schon probiert. Ich bin gespannt. Also ich fand ihn auf jeden Fall geil am Stammtisch, aber war auch der letzte Whisky, da findet man fast alles geil. Mhm. Ja, 8 Jahre klingt jetzt erstmal sehr jung. Ja. Ja, der riecht auch, finde ich, unheimlich frisch und jung und keine Ahnung. Ist halt Islay, natürlich erstmal Torf, finde ich. Ja, aber ich finde es recht zart, aber kann auch dran liegen, dass meine Nase zu ist. Das ist auch meine Ausrede, wenn es jetzt nicht drauf kommt, von welcher Destille der ist, dann liegt es dran, dass ich krank bin. Ausreden gibt's keine. Keine entschuldigen. Hast du das erraten oder war das von vornherein klar? Ich habe erst was Falsches gesagt, dann meine Entscheidung revidiert und die lag dann auch richtig, wenn ich dazu einen Erinnerung habe. Der kommt mir so unheimlich bekannt vor vom Geruch. Das tut mir weh. Aber ich kann es gerade nicht ganz einordnen. Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Ja, lass erstmal gleich probieren noch. Okay. Also, ich rieche noch ein bisschen und probiere mal und dann... Ja, wir können ja auch noch mal ein bisschen beschreiben, was wir riechen. Dazu sind wir natürlich hier nicht. Also ganz klar, halt Torf ist für mich schon im Vordergrund. Manchmal habe ich das Gefühl, ich rieche einen Torf anders als du. Dir kommt der viel öfter, hast du Torf im Vordergrund als ich. Das ist ganz gut. Das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich. Aber zum Beispiel komisch, weil ja keiner, wir sind ja beide zum Beispiel Nichtraucher. Also liegt es nicht daran. Ja. Sondern einfach so. Wir haben einfach ein unterschiedliches Näschen. Mhm. Und dann ich will ja aber auch so gerne. Ich habe tatsächlich noch kein einziges Mal dieses Jahr gegrillt. Doch, ich schon. Aber auch nicht gut zu Hause. Jetzt habe ich mir sehr umgezogen, bin ja eh hier kein Grill, aber ich habe mir eine Grillpfanne. Yay. Ja, kann ich mir auch mal so einen 20-Cent-Schwenkbraten drin machen. Ja, geil. 1,4 Kilo Schwenkbraten für 3 Euro. Ja. Aber kommen wir mal zurück zum Whisky. Kommen wir zurück zum Whisky. Über Grillen werde ich... Das ist ein Thema. Ich habe endlich ein Thema gefunden. Ich war nämlich eben etwas... worüber laber ich denn? Aber ist das ein Erfolg? Nee. Nee. Scheiße, ich habe gerade gedacht, das interessiert mich an meinen Quartercast. Erinnert er mich. Aber ich finde, der hat schon so ein bisschen eine medizinische Note. Ja. Und vorher so eine Süße, deswegen denke ich wahrscheinlich die Süße, so, die Süße kommt stark. Halt von dem Weinfass. Ja. Man hat so eine weinige Süße. Rosine kommt da ziemlich deutsch raus und ist ja auch nicht so ganz unüblich, wenn es mal nicht in einem Weinfass. Ja. Gott. Also bei mir kommt jetzt diese Rosine noch ein bisschen stärker, wo ich dran gedacht habe. Aber ja, durchaus natürlich diese medizinische und torfige Note. Und ich finde halt, also wenn ich weiß ja, welcher Whisky es ist, dann ist der voll, ja, der riecht genau wie der. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Ist der süß. Ist voll süß am Anfang, ne? Ich finde, das hält sich aber auch unheimlich. Aber ich finde, gegen Ende kommt dann dieses Torfige, so ein bisschen holzig. Also. Oh Gott. Ich gebe dir mal einen Tipp. Es ist keine Distille auf Islay mit L. Ja. Was wäre da jetzt noch? Da wäre jetzt noch Lagavulin in Frage gekommen. Ja, ich hatte aber auch nicht drauf. Ich hatte am Anfang Lagavulin gesagt, weil der Abgang ein bisschen. Ja gut, ich habe ja auch erstmal gerade eine ohne Folge. Ohne, ja. Wenn ich es dir sage, dann machst du. Oh. Ja, lass mich noch ein bisschen rätseln. Ja, probier noch ein bisschen. Ja, ja. Auf jeden Fall finde ich, den merkst du an, dass er erst 8 Jahre im Fass gelegen hat. Ja, der ist noch sehr jung. Der ist auch nicht ewig lang. Gut, Torf hält sich ja eh mal ein bisschen länger, finde ich, im Gaumen, aber trotzdem sehr zart und nicht so wirklich intensiv. Aber er ist halt gegen den 16. Longbow, den wir letztes Mal probiert haben, vorletztes Mal, wesentlich unkomplexer halt einfach. Ja, also klar. Der Longbow war halt super, super frisch und jugendlich und das sind immer so Sachen, die würde ich einfach gern noch mal in so, weißt du, 8 Jahre, 12 Jahre, 16 Jahre mal so parallel probieren. Ja, dann sollten wir uns doch mal für die nächsten Folgen sowas vornehmen. Ja. Gerne. Ich bin da auf jeden Fall dabei. Wir sind ja ein Nischen-Podcast, dann können wir die Nische auch vollends ausleben. Ja. Auf jeden Fall. Da kommt halt jetzt auch nicht viel Neues, glaube ich. Ja, ich muss echt sagen, viel Neues kommt nicht. Aber ich finde ihn durchaus nicht schlecht. Nein, also schlecht ist der auf keinen Fall. Ich habe jetzt geguckt, da irgendwie die Flasche 70 Euro, glaube ich, wo ich da in dem Online-Shop gerade eben noch nachgeguckt habe. Ja, da könnte ich, glaube ich, mir trotzdem dann noch Komplexeres eher vorstellen für den Kurs. Ja. Aber es wobei der echt lecker ist. Also ich finde den vor allen Dingen gerade irgendwie, die Süße ist unglaublich angenehm. Ich muss den jetzt nochmal probieren. Ja, also ich finde den sehr interessant mit der Süße und dem Torf, aber ist halt leider auch nicht mehr als Süße und Torf. Mhm. Für die Süße hat so ein bisschen was von Karamell fast. Ein bisschen. Oh Gott. Aber ich. Er weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich weiß es tatsächlich nicht. Es ist ein Artberg. Berg. Artberg. Okay. Ich finde, wenn man mal an den Artberg 10 denkt und dann mal riecht und auch der Abgang, wenn du also. Das, was so nachschmeckt, das ist sehr Artberg. Ja. Ich hatte jetzt Artberg gar nicht so oft, also als Destille erstmal im Kopf. Ich war jetzt so bei, versucht da drin, Lady, nee, Baumor ist jetzt eigentlich auch nicht. War so ein bisschen, perplex. Na, perplex. Über Artback hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ja. Ja. Ja. Ein munteres Rätselraten. Liegt auch nicht in unserem Preissegment. Weil ich irgendwie im Moment das Gefühl, Artback, die können irgendwie alles verkaufen. Ich glaube, ganz viele Destillen können ziemlich alles verkaufen, wenn die einen halbwegs bekannten Namen haben und Islay, glaube ich, sowieso. Ja. Stimmt auch. Ich meine, Lagavulin ist ja von vorne. Also gut, ja, aber die machen ja auch nur zwei Sachen. Distillers Edition und den 16 Jahren. Ja. Da gibt dann nicht auch einen 12-Jährigen von? Hatten sie, glaube ich, mal. Ich weiß nicht, ob sie ihn dauerhaft so. Aber ich meine, reicht ja auch. Ja, klar, ja. Ne? Lagavulin, 16 Jahre, weißt du, was du hast. Ja, und du hast eine ganze Menge. Ja. Du weißt nicht nur, was du hast, das ist ziemlich viel. Ja, ja, das. Ja, der erinnert, wenn man das so weiß und mit der Prämisse rangeht, schon sehr an den Artback 10. Ja, ne? Finde ich auch. Wobei ich den hier, glaube ich, auch besser finde. Mm. Gut, der Artback 10 ist halt. Aber wirklich, ich habe dem Artback 10 ja gerade auch so eine, damals ja auch eine Frische bescheinigt, für die es ja überall schräg angeguckt werden. Und die hatte hier zum Beispiel absolut. Ja, hier, der ist halt noch ein bisschen interessanter, weil du diese süße Note noch drin hast. Die kommt nicht ganz so krass raus. Beim Abeck ist das ja, schon so ein halt bisschen, überhaupt nicht irgendwie. Also ein ja, so ein bisschen so was Frisches, aber nicht so wirklich süß. Das stimmt schon. Ja, und man hat halt irgendwie, der Abeck ist halt noch unkomplexer. Also der Abeck 10. Das ist halt wirklich nur, bam, Rauch, Torf, bam, Schluss. Da haben wir aber in der Folge damals auch mehr rausgefiltert. So frisches Holz, meine ich mich zu erinnern. Und ich finde den wirklich frisch. Der ja, der ist schon ein bisschen frisch, klar. Ein frisch verbranntes Holz. Frisch verbranntes, aufgesägtes Holz. Ja. Ich muss leider sagen, also am Whisky-Stammtisch kam er mir etwas besser vor. Aber wie gesagt, das war wahrscheinlich den Umständen der Whiskys davor geschuldet. Ja. Ja. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Also was halt außergewöhnlicher halt. Aber jetzt ist halt. Wie viele Destillen gibt es auf Islay? Wie oft hätte ich falsch raten können? Abeck, Lagavulin, Lafroy, Baumor, Lady. Port Ellen, was ja auch holländisch ist. Port Charlotte. Port Charlotte. Und wird nicht jetzt irgendwie, jetzt eine neue gebaut noch? Gut, aber dann, die wäre ja nicht gewesen, vermutlich. Ja. Also hätte ich gar nicht so falsch warten können. Tja. Trotzdem verkackt. Ja, machst du jetzt hier schon 40 Folgen mit mir und hast trotzdem keinen Artback rausgeschmeckt. Ich bin gerade versucht, den Quartercask parallel ins Glas zu schieben. Rauszuholen, immer. Also ich muss gleich nur arbeiten gehen. Ja, ich bin nicht unbedingt zu trinken, sondern einfach gerade der Geruch. Ich spüre mal gerade noch zwei Gläser. Quatsch, spüre mal es aus hier. Ja, oder so. Ja. Ein Whisky am Morgen, dann geht das Arbeiten gleich viel leichter später. Ja, das ist doch übel. Du musst auch nachher am Alkohol riechen. Ja, das stimmt sogar. Ja. Ja, so mache ich ihn gerade. Nam. Schon mal noch mal was anderes. Wahrscheinlich, ja. Ich will nur den Vergleich haben, weil, weil ich eben so die Assoziation direkt hatte. Hast du auch ein bisschen mehr reinkippen können? Ja? Ja, für den Duft, der den Bauernkluft, den du hier reingemacht hast. Das ist schon ordentlich was, ne? Wann haben wir den probiert? In Folge 1 und Folge 7 oder 38, glaube ich. Ja. Also wer nochmal nachhören will, was wir wirklich zu dem Lagavulin Quartercast Quartercast zu sagen haben, kann gerne nochmal nachhören. In mehreren Folgen. In mehreren ersten Folgen. Sehr begrenzt und in der 37. relativ ausführlich. Ich finde, der riecht gerade auch süß. Ja, aber schon anders. Ja, natürlich anders. Und schon noch medizinischer, finde ich. Ja, aber genau das habe ich halt eben assoziiert, ja. Weil der ist halt jünger. Da ist die Süße stärker drin, das Medizinische ein bisschen reduziert. Ja. Du riechst auf jeden Fall, wenn du vergleichst, riechst den Unterschied zwischen dem Adler und dem Lafroig. Also klar. Geil, hat man jetzt noch einen Lafroig abgestaubt. Wie alt der in den Quartercast ist, das weißt du auch nicht. Ne? Nee. Fies und gemein, was die da machen, diese Whisky-Abfüller. Da steht was mit 19. Jahrhundert. Ey, den kann man voll teuer weiterverkaufen. Ja, der ist von 1815. Das ist die einzige verlässliche Jahreszahl, die da draufsteht. Ja. Ja. Sehr gut. Also, was haben wir heute gelernt? Artböck riecht anders als Lafroig. Ja. Aber auch nicht komplett anders, weil es beides Eile ist. Ja. Ja, ich hatte ja auch den Artböck erst als Lagavulin deklariert. Ja. Was auch nicht ganz, ja, ist halt alles ähnlich, ne? Ich glaube, bei dem Artböck hätte ich einfach mehr Torf erwartet. Mhm. Aber vielleicht liegt das an, wobei ich finde, beim Lafroig kam der Torf jetzt direkt so krass durch. Also. Ich finde den gerade unheimlich mild. Ich glaube, ich muss heute Abend nach der Arbeit auch noch einen Whisky trinken. Der hat schon drauf, aber ich finde das. Also ganz am Ende kommt es so raus, aber vorher ist es einfach durchgehend sehr süß. Süß, ja. Sehr schmackhaft. Ja, ich trinke wahrscheinlich heute Abend auch noch einen Whisky. Ich bin nämlich im Miss Marples unterwegs. Im da Miss Marples? Heute Jatz. Jatz? Jatz. Ja, ich werde nicht kommen, weil ich bin auf der Arbeit. Ja, aber... Ja. Was will man da tun? Aber ich muss sagen, Miss Marples war ja eine Kneipe, wo man sehr gut in Trier eigentlich Whisky trinken konnte. Ja. Mittlerweile haben sie aber auch nur noch Tumbler, glaube ich. Echt? Ja. Und irgendwie ist die Hälfte der Whiskys, die man gerne mal probieren will, leer. Schade. Ich war ewig nicht mehr da. Ja, ich deswegen auch. Obwohl irgendwie die Hälfte meines Bekanntenkreises da arbeitet. Tja, verkackt. Guck ich mal heute Abend. Verkackt, würde ich sagen. Vielleicht ist ja auch einfach irgendwas da, was ich schon kenne, aber worauf ich Lust habe. Genau, ich meine, so ein Lagerwulle in 16 Jahre, der geht und immer. Den habe ich zu Hause. Den hast du zu Hause? Ja, ich habe zu Weihnachten noch eine Flasche bekommen von meinen Eltern. Ja. Deswegen brauche ich, also, ja, müsste ich den jetzt nicht unbedingt auswärts noch trinken. Ja. Gut, Max. Tobi. Seit unserer Bücherfolge am Sonntag ist ja jetzt nicht so viel Zeit vergangen. Nee. 4 Tage, um genau zu sein. Gut, aber wir haben davor ja eine Woche lang, also wir haben ja in der Bücherfolge nicht über Sachen, über unsere Woche, über letzte Woche. Über. Ja. Das stimmt natürlich. So frage ich dich, Max. Was ist in den letzten 2 Wochen geschehen? Ich war letzte Woche auf Fortbildung, also Mittwoch bis Samstag. Deswegen haben wir auch Sonntag den Podcast aufgenommen. Das war sehr interessant. Mit Bezug halt zu einem meiner, also zu meinem Nebenjob mit dem FSJ-Seminar. Und zwar wird da, sag ich mal, mit dem Modell der TZI, der themenzentrierten Interaktion, gearbeitet. Und anhand dieses Modells haben wir uns auch mit dem Thema Gruppe und Leitung in Gruppe beschäftigt auf der Fortbildung. Und du hast gelernt, du musst immer Alpha markieren. Immer Alpha, ja. Wenn irgendein Teilnehmer sehr widerspenstig ist, dann muss ich den in einem Zweikampf besiegen. Ja, genau. Um meinen Alpha-Status zu bestätigen. Erst mal einen Schwitzkasten nehmen. Genau, ja. Ja, siehst du, Pädagogik ist gar nicht so schwer. Ist gar nicht so schwer. Wenn man genug Bereitschaft zur Gewalt mitbringt, das ist eigentlich alles ganz einfach. Nee, wie bist du denn, was hast du denn gelernt, wie verhält man sich denn in der Gruppe? Als Alpha. Naja, die TZI geht halt einfach zum Beispiel davon aus, dass Leitung immer auch Teil von Gruppe ist. Dass du immer, ja, auch, also dass du nicht irgendwo außenstehend bist und halt eine Gruppe leitest oder irgendwie, sondern dass du einfach auch Teil der Gruppe bist, weil du eine Person bist, die mit den anderen Personen in der Gruppe interagiert. Und dementsprechend da... ja, und das stellt ja dann gewisse Herausforderungen an dich. Gerade mit so jungen Erwachsenen ist halt auch immer die... Also inwiefern, ich sag mal, zeigst du dich oder was gibst du auch von dir selbst preis, um dich irgendwo auch... Also um auch greifbar zu sein für die Teilnehmer. Wo ist dir zu viel oder wo musst du halt auch einen Strich ziehen? Ja, du musst halt schon... Nähe und Distanz. Schon denken hier so, wie viel bin ich Kumpel, wie viel bin ich Autoritätsperson? Genau, ja, so als Beispiel. Und da so ein Stück weit... Ja, ich will es jetzt nicht ewig weit vertiefen, weil ich glaube, das ist schon relativ speziell. Aber es war sehr interessant und sehr angenehm, mit anderen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Also alle, die da waren, arbeiten auch für die sozialen Lerninstitute jetzt in dem gleichen Kontext. Aber ich arbeite ja nicht mit denen konkret auf den Seminaren zusammen. Zumindest noch nicht. Also von die jetzt da waren. Aber es ist ganz interessant, mal mit denen sich einfach auszutauschen, gerade wenn die auch viel Erfahrung haben und mehr Erfahrung als ich vor allen Dingen. Ja. Und da mit denen mal zusammenzuarbeiten. Wir haben halt relativ viel auch an konkreten Situationen aus der Vergangenheit irgendwo so durchgesprochen oder einfach mal uns angeguckt. Und das ist auch immer ziemlich wertvoll, einfach da irgendwo eine Bestätigung oder so zu bekommen. Ja. Ja, hat der Max sich fortgebildet. In der Eifel. In St. Thomas. Ganz wichtig, nach meinem wunderbaren Deuler-Lehrgang, den ich hier hatte, wie war das Essen? Gut, also... bodenständig, aber gut. Abgesehen davon, dass mir insgesamt am Essen zu viel Zucker war, also an den Soßen zum Fleisch war auch auf jeden Fall Zucker. In so Möhrensalat, Weißkohlsalat und so war überall relativ viel Zucker. Das ist mir dann am dritten Tag so richtig auf die Nerven gegangen. Mhm. Weil irgendwann schmeckt halt alles nach Zucker. Ja, also das schmeckst du dann irgendwann so ganz penetrant überall raus. Aber gut, okay, ich nehme an, zum Beispiel die Salate, wenn die nicht komplett selber machen, die waren wahrscheinlich gekauft. Fertiger Weißkohlsalat ist halt, glaube ich, einfach hat Zucker zugefügt. Ja. Um das geschmacklich, ja, irgendwie halt, wie soll ich das jetzt sagen, Zucker schmeckt halt den meisten Leuten, weil wir dran gewöhnt sind, dass überall Zucker drin ist. Ja. Und dann essen die auch einen Salat gern, weil der schmeckt halt süß. Der schmeckt halt süß, ja. Also Möhrensalat schmeckt ja von sich aus schon so ein bisschen süß, weil Möhren ja eh relativ viel Zucker auch haben. Aber wenn da noch mehr extra Zucker dran ist, wird halt krass. Eklig. Ja, oder irgendwas, was süß. Muss jetzt nicht unbedingt Zucker sein, aber in der Großküche nehme ich einfach mal einfach Zucker. Ja. Ja, das Problem habe ich ja auch immer, weil bei mir auf der Arbeit ist ja auch alles süß. Die ganzen Mischgetränke, alle süß. Und ich weiß nicht, also ist mir einfach zu viel Zucker. Ja, irgendwann, manchmal hat man so ein Bedürfnis, aber dann reicht auch halt ein Stück Schokolade oder so. Ja, oder zwei. Auf jeden Fall. Ja, oder im Zweifelsfall ein Stück Kuchen, am besten selbst gebacken. Der ist dann auch nicht unbedingt so übersüß. Aber wenn es gut eingebaut ist und was, wo du auch erwartest, dass es süß ist, aber nicht halt immer irgendwie alles, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber sonst war das Essen echt gut. Also es gab, freitags war halt immer ein katholisches Bildungshaus, gab es natürlich kein Fleisch. Da gab es Forelle. Sehr und die gut. War gut. Ja. Also die war echt einfach lecker und noch saftig und nicht komplett totgedingst. Ja, gibt zwei Arten von Fisch in Kantinen. Der eine ist halt wirklich, damit kannst du irgendwie so richtig trocken. Oder ja. Es gibt den, der halt schon irgendwie so 3 Stunden in sich selbst schwimmt und dann so, ja. So mehr, also du, dann hast mehr dann so einen Pudding als einen Fisch. Ja gut, die waren halt einfach noch ganz, ja. War Müllerin-Art, also mit auch so ein bisschen, weil es da Mehl so dran und dann irgendwo im Backofen oder so angebraten, aber ja. Und der war echt okay, also der war natürlich nicht perfekt gebraten, Glas, aber der war auch nicht komplett getötet noch, also zweite Mal getötet noch. Dann beim Garen oder Braten oder was auch immer. Ja, es war ganz okay. Es gab halt immer oft irgendwie was mit Kartoffeln dazu. Das ist ja auch nicht unbedingt sehr schlecht, gut. Aber ja, ich war froh, als zu Hause hatte ich Bock auf Reis. Hab ich Reis gegessen. Ach, toll. Nee, aber vielleicht okay. Auch so die Auswahl beim Frühstück gab immer frisches Obst und so kleine Schokocroissants, war auch ganz angenehm, weil die wirklich klein waren. Das war dann genau die richtige Portion so Zucker. Ja, so ja. Und das Buffet war echt gut. Ja, von daher sehr, sehr, sehr angenehm. Sehr gut. Ich hoffe ja, dass irgendwann Essen in den Kantinen einfach allgemein noch ein bisschen besser wird. Und was ich auch sagen muss, die Alternativen, wir hatten auch ein paar Vegetarier dabei, für Vegetarier waren echt gut. Ich esse ja auch eigentlich hier so, also so privat unter der Woche fast ausschließlich vegetarisch. Das habe ich auch schon mal erklärt, warum. Aber in so Bildungshäusern würde ich mich, glaube ich, nie als Vegetarier anmelden, einfach aus der Angst davor, was dabei rumkommt. Ja. Und die Sachen waren echt gut. Es war den Leuten dann auch so ein bisschen arg viel Grünkern auf Dauer, aber die haben was Ordentliches bekommen und das ist auch nicht immer der Fall. Und das ist garantiert nicht immer der Fall, ne? Das ist immer gern sehr unkreativ. Ja, dann macht man halt irgendwie Nudeln mit... Oder Kohlrabi-Schnitzel. Kohlrabi-Schnitzel. Vorher gibt es auch noch was mit Kohlrabi hier. Na, lecker. Namm. Nee, muss nicht sein. Ja. Ja, aber war echt okay. Und sonst hatten wir eine tolle Erfahrung. Wir mussten am ersten Morgen kalt duschen in der Eifel. Dann bist du wenigstens wach. Ja, stimmt. Aber auf so eine unangenehme Art und Weise. Nicht das, ach, eigentlich habe ich genug geschlafen, schön, sondern dieses, kaltes Wasser. Ist halt schon. Mein Kreislauf wollte eigentlich noch ein bisschen Ruhe. Sehr, sehr unangenehm. Ja, deswegen bist du wahrscheinlich auch krank. Nee, ich bin krank, weil einfach sie so eine Erkältungswelle immer weiter gesponnen hat durch die Fortbildungsteilnehmergruppe. Komm, gib zu, du hast einfach, wolltest so viel spenden, dass du den ganzen Tag immer nur Eisbucket-Challenge gemacht hast. Das war ja auch einfach, weil Wasser war ja eh kalt. Immer echt kalt. Nee, ja, aber war gut. War gut. Ja, und danach war ich jetzt erstmal 3-4 Tage krank. 3 Tage. Na, ja, hast ja eh Semesterferien. Ja, hab ich halt The Shield geguckt. Eine ultra brutale Polizeiserie. Ja, schon ziemlich brutale Polizeiserie. Und da habe ich jetzt die erste Staffel geguckt und die ist ziemlich gut. Ziemlich gut, ja. Ja, und die ganze Serie gibt's auch auf Amazon Prime Instant Video, habe ich gesehen. Auf. Was ich tatsächlich habe. Und ich weiß nicht, warum. Weil du Amazon Prime hast, weil du Student bist und richtig. Nur 30 Euro dafür zahlst und dann hast du auch gleichzeitig Amazon Prime Instant Video. Okay. Schau aber, dass die dir nicht, also ich habe letztens auch nochmal extra nachgeguckt, dass die dir nicht den höheren Betrag irgendwann abbuchen, weil... Ja, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Amazon für sowas überhaupt mal abgebucht hätte bei mir. Ich muss unbedingt nochmal meine Konten. So. Normalerweise geht das halt ein Jahr. Ja, genau. Und mein Jahr müsste eigentlich auch. Meins müsste irgendwo rum sein, aber die haben. Ah, ich habe letztens geguckt. Bei mir wird, glaube ich, im Oktober oder im November 30 Euro abgebucht. Ah, okay. Ja, irgendwie so weit ähnlich. Bei mir, glaube ich, auch. Ja. Ist ich kann Fall, mich auch nicht daran erinnern, dass jemals dafür was abgebucht worden ist, aber ich habe Leute, also vor allem die auch Amazon-Studenten Prime gedöhnt sind und die sagen, die haben es nicht. Okay. Ich habe das tatsächlich auch schon genutzt. Ich habe mal letztens The Place Beyond the Pines nochmal geguckt. Weil der da und so. Und ja, Problem ist halt, The Shield ist da komplett auf Deutsch. Ja, das wollte ich gerade fragen, weil. Ja. So neuere Serien sind da gerne auch im O-Ton drin, aber The Shield ist komplett auf Deutsch. Das ist auch echt irgendwie, also ich habe mal auf der PS4 diese App da installiert und mich da mal so durchgeklickt. Angebot an sich ist ja schon ganz okay, nur ja, ich gucke halt nichts auf Deutsch. Das geht mir halt voll auf den Sack. Ja, genau. Und The Place Beyond the Pines war auch auf Englisch da. Also neuere Filme und neuere Serien sind auch durchaus im O-Ton jeweils verfügbar. Ja, nur das Problem ist ja auch wieder, du kannst ja nicht irgendwie englische Filme suchen, sondern musst irgendwie so OV am besten oben eingeben, dann hast du Originalfassung, oder? Ja, nee, bei The Place Beyond the Pines konnte ich es, glaube ich, einfach unten am Video auswählen, die Audiospur original. Unten auswählen? Ja, ich glaube. Dann muss ich mich vielleicht damit nochmal. Ja, mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass das habe. Da habe ich gedacht, kann ich ja mal nutzen. Habe irgendwann mal abends den Film geguckt. Ja. Weil, wenn man das eh hat. Wenn man das eh hat, dann. Ja. Und die haben ja auch jetzt, die haben auch alle Akte X Staffeln. Geil. Die würde ich mir allerdings auch nochmal wegen Kindheitserinnerungen auf Deutsch geben. Eben. Von daher, also so schlechtes Angebot wirklich nicht. Ja, ist ja auch, die Amazon hat ja auch Lore-Film, oder? Gekauft. Mhm. Ist ja dann wahrscheinlich ähnliches Angebot. Und Amazon kauft jetzt auch Twitch. Kauft auch Twitch. Und ja, wobei ich habe auch nur, also ich habe Twitch zweimal genutzt. Einmal habe ich selbst gestreamt und einmal habe ich dir dazu zugeguckt, wie du die ersten 5 Minuten Assassin's Creed gezockt hast. Tolles Spiel. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ich freue mich auch schon total auf den nächsten Teil und habe auch schon vorbestellt für die Collector's Edition mit 150 Euro. Ah, cool. Nit. Ja, ich habe schon ab und zu mal auf Twitch irgendwelche Streams geguckt. Nicht ständig, aber schon hin und wieder mal irgendwie von verschiedenen Leuten im Internet, die nicht nur Scheißdreck machen. Also so aus dieser Gaming-Szene auch, also die Game One-Jungs oder so. Da habe ich schon mal reingeguckt in so Streams. Ja, stimmt. Ich finde es halt ganz interessant, weil ursprünglich sollte Google hieß es ja, Google wäre irgendwie kurz davor, Twitch zu kaufen. Und jetzt hat halt Amazon zugeschlagen für 1 Milliarde. Und das ist irgendwo ganz interessant. Amazon. Ja, ich höre auf damit. Nee, ich weiß nicht. Ich finde es besser, als wenn Google das auch noch gekauft hätte. Ja. Und ich finde, dann hat man halt irgendwann 2, 3 Firmen, die online alles machen. Und nicht nur eine. Das ist dann auch nicht unbedingt besser, aber. Ja, aber du hast halt, ich denke mal, wird halt darauf hinauslaufen, dass du irgendwann nur noch Facebook, Google und Amazon hast. Ja. Ich bin mal gespannt, wer Twitter kauft irgendwann für 12 Milliarden Dollar oder so. Ja. Weil, das könnte auch sein. Weil wenn das halt, ich kann mir halt gut vorstellen, irgendwie, dass dann einer von den dreien, ich hoffe, es ist nicht Facebook, noch Twitter irgendwann kaufen wird. Das könnte natürlich sein, ja. Up.net ist ja so ein bisschen jetzt, gibt es ja noch, aber die entwickeln ja nichts mehr, weil die einfach ihre Kosten nicht decken können. Dann wird's halt auch schon wieder eng auf dem Social Network Markt. Wobei, gibt es irgendwie was Neues, Elo oder so. Kommst du auch nur mit Invite rein? Keine Ahnung. Gut, die ganze Sache ist natürlich relativ jung. Man merkt halt einfach nur, dass die ganzen Firmen sich ja halt mit allen ihren Zukäufen versuchen, jetzt breiter aufzustellen. Ja, das ist halt klar, du kriegst halt irgendwie, Facebook hat halt WhatsApp gekauft, hast den Messenger-Dienst und den ganzen. Die nicht auch Instagram gekauft oder hat. Facebook hat auch Instagram, glaube ich. Ja, aber ich meine auch gerade zu Amazon, die haben mal zur Sandhändler angefangen und jetzt kaufen die Streaming-Dienste. Und Bücher haben sie ja eh schon alles quasi. Ja, aber auch mal so vom ehemaligen Kernschiff weg. Streamingdienste haben Tablets gemacht. Die Haben nicht auch irgendwie einen Fernseher in der Pipeline oder so Kram? Also, ich weiß, aber ich kann da schon den Schritt verstehen. Ich meine, da haben wir eben gesagt, Amazon Prime Instant Video, jetzt noch den Streaming-Dienst. Also ich kann mir vorstellen, dass Amazon irgendwann, keine Ahnung, sowas wie Apple TV anbietet. Mhm. Töre. Töre, ja. Ich meine, wir haben ja schon, ja, dass du irgendwann quasi wieder, wie du mit dem Kindle Bücher leihen kannst, kannst du dann über Amazon auf deinem Fernseher Fernsehen schauen. Ja. Wenn es ein gutes Angebot wäre wie Netflix in den USA, würde ich das auch durchaus machen. Ja. Netflix kommt jetzt auch in Deutschland. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, 10% Content oder so. Sorry. Mann, Mann, Max. Soll ich dir mal eine Nasendusche verpassen? Mit Whisky. Oh, nee, bitte nicht. Ja, weil die ganzen guten Serien ja schon lizenziert in Deutschland irgendwo anders laufen. Ja, auf Sky. Also oder vorrangig, ja. Ja. Ist natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, Schuss ins Knie. Weil wäre, wenn Netflix halt so aufgestellt wäre wie in den USA, hätte ich dafür durchaus 20 Euro im Monat bezahlt. Ja. Amazon ist aber zum Beispiel auch auf lange Frist gesehen vielleicht jemand, der ein sehr umfassendes Angebot schaffen kann, weil die sich leisten können, halt sehr umfassend zu lizenzieren. Ja. Weil das ist halt das Hauptproblem bei vielen Streaming-Sachen. Du hast halt immer, du hast halt nie alles. Ja, und vor allem das wird es auch halt wahrscheinlich so nie geben, okay, klar. Aber zum Beispiel bei Musik mit Spotify. Du hast es echt so gut wie alles. Du hast da so gut wie alles und das ist unglaublich. Also, ja, und sowas, weiß nicht, davon sind wir zumindest im Film- und Fernsehmarkt noch ziemlich weit weg. Gut, du musst halt auch immer, da sehe ich Spotify halt ein bisschen kritisch, weil die Künstler kriegen irgendwie 0,000000 Cent pro abgespielten Song. Für kleine Künstler ist das halt nix. Sehr schlecht, ja. Ja. Aber die Frage ist, was kriegen die, wenn du da die LP auf Amazon bestellst? Aber ich habe gerade von kleinen Bands eine Zeit lang, als ich viel so Underground US-Metal-Gedöns gehört habe, habe ich immer beim Label bestellt. Ja. War meistens einfach billiger als bei Amazon und du wusstest, da bleibt halt mehr hängen. Aber ich habe halt einen guten Kumpel, den Tim, der hat ja auch ein Album rausgebracht über ein Label und ja, gut. Der hat ja quasi vom Label halt auch nichts gesehen und musste super viel Kohle zahlen, damit die Platten in Pressung gehen. Ja, gut. Das stimmt wohl. Oder bei der Band-Webseite. Bei der Band-Webseite, da auch zum Teil bestellt. Gibt ja auch mittlerweile sau viele Künstler, die halt einfach selbst verlegen. Ja. Beziehungsweise sau viele Bücher, die also Autoren, die selbst Verlag haben. Oder jetzt zum Beispiel diese, die Denise Linke, die Autistin, weiß nicht, ob du das gehört hast, mitgekriegt hast, die jetzt da so ein Magazin gecrowdfundet hat. Ja, da hab ich mal. Die hat auch einen eigenen Verlag gegründet, weil die halt keinen Bock hatte, irgendwie sich vom Axel Springer Verlag irgendeinen Scheiß sagen zu lassen. Ja, gut, das ist ja verständlich, ne? Ja. Muss halt dann verlegen, selbst verlegen. Ja. Also, wenn wir zweimal ein Buch, das Newsbuildcast, das Whisky-Buch rausbringen, dann verlegen wir das auch selbst. 101 Geschichten von Hintermikrofonen. Ja, für 49 Cent in der digitalen Version zu haben, in einem Jahr. Zur 100. Folge bringen wir draus. Jetzt setzt uns aber unter Druck. Nee, zur 101. Folge. 101 Geschichten. Da haben wir ja noch Zeit. Ja. Zur 100. Folge wäre knapp geworden, aber. Ja, geil. Wieder was geteasert. Ja, geteasert. Gibt's außer Teaser, die eigentlich dann nachher auf nichts hinauslaufen? Also jetzt so in der großen, weiten Welt, wo Leute sowas auch mit Geld produzieren. Ja gut, gibt ja genug Crowdfunding-Sachen, die halt nicht funktionieren. Ja, stimmt wohl. Ja, wenn hier nicht genug Crowdfunding rumkommt, dann... Wir können ja, genau, wir lassen einfach unser 101 Geschichten hinterm Mikrofon Buch Crowdfunding. Ja. Und dann geben wir einfach, weißt du, ich habe irgendwie gehört, also du musst halt irgendwie schon, wenn du was anbietest, musst du das halt auch irgendwie publizieren. Aber dann machen wir einfach hier irgendwie, du kriegst einen Button, wenn du 2 Euro spendest. Und dann lassen wir uns lassen wir uns 5.000 Euro spenden. Jeder kriegt so einen scheiß Button, der bezahlt hat, und die Rest der Kohle gehen wir saufen. Ach so, wir machen tatsächlich nichts. Wir machen tatsächlich nichts. Ich hab gedacht, selbst wenn wir jetzt was machen, dann verschicken wir das bei Torrent Link, die digitale Version. Achso, ja, das sowieso. Das sowieso. Ja. Oder stellen es auf unseren Webspace. Webspace. Wunderbar. Das ist ein Plan. Also in 60 Folgen gibt es ein Buch von Max und mir. Also in anderthalb Jahren. In eineinhalb Jahren. Ja, nee, also wir haben ja jetzt doch eine reichlich, voll der Metatalk hier. Reichlich regelmäßige Podcast-Folgen, Aufnahmen, Termine. Deswegen sage ich mal so 1 Jahr und 4 Monate. Okay, ja. Gut. Aber ich habe letztens ein Radiointerview mit Harald Schmidt gehört, da wurde er auch gefragt, ob er schreibt, da hat er gesagt, also ein Buch veröffentlichen würde, er gesagt, nee, weil wer will schon eigentlich lesen, was so Leute, die irgendwie im Entertainment sind, schreiben. Dafür gibt's ja Autoren zum Schreiben. Ja, stimmt schon. Das ist auch nicht so ganz falsch. Ja, dann machen wir einfach eine 390 Minuten YouTube-Doku über uns. Okay. Director's Cut. Director's Cut und hier alles im ohne Schnitt gefilmt. Ja. Also mit so einer... Wir werden einfach in den 180 Minuten, ein bisschen weniger, 170 Minuten vor dem Podcast, dann 40 Minuten Podcast und 170 Minuten nach dem Podcast. Genau. Gefilmt. Und jeder kriegt so eine GoPro auf den Kopf. Ah ne, das sieht doof aus im Bild, weil dann sieht man ja, wie man eine GoPro auf dem Kopf hat. Das ist authentisch. Das ist absolut authentisch. Ja, scheiße. Gut. Ja, in meiner Woche ist doch recht wenig passiert. Wir haben jetzt eigentlich nur über deine Woche geredet. Bisher schon, ja. Ja, wie gesagt, ich bin im Schichtsystem. Deswegen ist echt wenig zu tun. Also, ich weiß nicht. Ja, wenn man um 2 Uhr erst arbeiten gehen muss, wie nutzbar ist der Vormittag? Ja gut, ich war jetzt immer so ein bisschen einkaufen halt, Lebensmittel. Dann habe ich halt meinen Internetkram gecheckt, den ich halt sonst vor, also so abends mache, bis Sabrina zu Hause ist. Ja, ein großer Hobbyteil fällt halt weg, ist halt Kochen. Das ist halt Kacke. Das stimmt wohl. Aber ich habe halt fürs Wochenende super geile Sachen geplant. Vielleicht nächste Folge mehr. Ach so. Kannst du uns ja jetzt auch schon mal anteasern. Na, Teaser, ich hasse eigentlich Teaser, weil die sind voll scheiße. Ja, das ist eine Teaser-Folge. Wenn man nichts zu erzählen hat, dann teasert man. Ja, genau. Ja. Ich wollte eigentlich mal wissen, ob ich mich auch einlade dann. Nee, weil das ist voll privat. Okay. Naja, also ich kann ja so viel sagen, wir gehen Samstag, hat ein Arbeitskollege geladen. Ah. Wir werden eine geologisch-weinbautechnische Wanderung durch die Weinberge der Mosel vornehmen. Mhm. Das Ganze begleitet mit Weinen zu den verschiedenen Lagen. Okay. Und danach noch bei ihm mehr Wein trinken und grillen. Ah, dann grillst du auch endlich mal. Dann grill ich auch endlich mal. Dazu werde ich einen mediterranen Nudelsalat und eine Mousse Schokolade machen. Weil Nudelsalat, also der typische deutsche Hausfrauen-Nudelsalat mit 1,5 Gläsern Miracle Whip, geht mir halt voll auf den Sack. Weiß nicht, ich kann Nudelsalat das verzeihen. Kartoffelsalat kann ich nicht mit Mayo essen. Kartoffelsalat kann ich das nicht verzeihen. Der gehört mit Brühe angemacht. Und Speckwürfelchen, Essig, aber... Essig und Öl, ja. Ja, ja, so ja, aber wie bei Oma früher, aber Nudeln kann ich das verzeihen. Nee, aber so... Oh, dieser, ich bin noch so ein paar Stückchen Lione reingeschnitten. Oh. Doch, echt? Doch, ab und zu kann ich mir das geben. Nee, ich mache ja dann lieber so einen Nudelsalat halt mit Nudeln. Mit Nudeln, Nudelsalat mit Nudeln, wow. Fuck you. Wow. du bist krank, du bist körperlich eingeschränkt. Ich würde meine Zunge hüten, weil wir haben eben gelernt von dir, nur wer gewaltbereit ist, der kommt in der Gruppe weiter. Ja, aber ich war auch gestern Abend im Footballtraining. Also ja, dann bist du auch noch ausgelaugt und ich bin ausgeruht. Nee, ich habe recht lang und gut geschlafen. So. Ich habe auch gut gefrühstückt vom Podcast, bin super gestärkt. Ja, aber weißt du, ein Footballspieler... Ich warne dich. Footballspieler mit 100 Kilo, nee, hast du ja gar nicht mehr. Nee. Weißt du, der ist auch langsamer als ich, als drahtiger Shaolin-Mönch. Achso, okay. Die Frisur habe ich schon fast. Ja. Ja. Egal, auf jeden Fall mache ich meinen Nudelsalat lieber mit so Essigöl, Cocktailtomaten, Mozzarella, ein bisschen Rucola untergehoben. Dann schmeckt der auch. Es gibt, ja. Also, dann schmeckt der auch nicht nur nach Fett. Ja, ja. Es gibt ja gerade so einen mediterranen Spaghetti-Salat, den machen irgendwie viele Leute gerne. Da sind dann noch so schwarze Oliven drin und so. Mir schmeckt der überhaupt nicht. Okay. Der schmeckt mir einfach zum Beispiel nicht. Ich weiß auch nicht warum, weil die ganze Zusammensetzung müsste mir eigentlich gefallen, aber irgendwie kickt der mich nicht. Also ich muss ja sagen, das Geilste, also. Aber ich finde schon Spaghetti als Nudelsalat ist einfach. Ja, nee. Das ist auch viel zu anstrengend zu essen. Ja, eben. Ja. Naja, ich muss sagen, also mein Top 1 der Party, mach mal die Top 3 der Party-Salate jetzt. Also Nummer 3 ist für mich der einfache, normale, grüne Salat. Der geht eigentlich immer. Aber was für eine Party, bevor wir jetzt mir jetzt Ja, so, mache. Ja, wir laden ein paar Leute ein und jeder bringt noch so einen Salat mit. Okay. Das sind jetzt die Top, die ich gerne hätte. Ja, die halt am geilsten. Oder die ich am ehesten machen würde oder am geilsten finde. Ja, okay. Kannst du beide, also die ja, Mischung. Okay. Also okay. Meine 3 ist einfach der normale, grüne, gemischte grüne Salat mit einer guten Vinaigrette. Der geht halt ja, immer. Auch ganz geil, vielleicht mal so ein bisschen, was man mit so Schafskäse und Apfel oder so. Ja. Was eine leckere okay. Kombination ist zum Beispiel. Was ich ja beim Alltag, glaube ich, noch nicht machen würde. Aber so, wenn es jemand so Nummer 3 so. Ja, aber halt ein guter grüner Salat, aber interessant ja. gemacht. Okay, ja. Nummer 2 bei mir doch auf jeden Fall der, ich nehme es halt irgendwie als eins Nudel-Kartoffelsalat, weil die meistens... Ein guter Beilagensalat. Weil die meistens schon, also ich würde sagen 90% der Leute, die machen ihren Nudelsalat wie ihren Kartoffelsalat. Ja, also eben, ich kenne das aus meiner Familie. Kartoffeln finde ich das halt schlimm. Ja, also meine Familie kenne ich das auch so. Immer. Mittlerweile machen sie wenigstens ein bisschen Joghurt rein, statt komplett Mayo. Bisschen Leona reingeschnibbelt, Gewürzgurkchen, Eier. Ja. Und halt als Füllung Kartoffeln oder Nudeln. Also ist halt so Nummer 2 meiner ja, okay. Salaten. Das ist jetzt zum Beispiel die Frage, zählt kaltes Couscous wäre im Prinzip auch eine Art Salat. Ja, und auch ein sehr geiler. Ja. Kaltes Couscous mit bisschen Tomaten. Dann hebe ich mir jetzt auf Platz 1. Das ist mir nur gerade eingefallen. Okay. Dann würde ich auf Platz 2. Ja, es gibt so einen ganz einfachen, aber irgendwie auch irrsinnig geilen, so, ja, wie soll ich den jetzt nennen? Ich sage jetzt mal Texas-Salat. Da ist halt drin Paprika, Kidneybohnen und Mais und die Soße ist irgendwie aus Essig und Ketchup. Und das schmeckt total geil. Der ist wirklich super. Den essen auch Kinder gerne. Wirklich, Kinder lieben den Salat. Gut, da ist halt auch Unmengen an, also Mais ist süß und Paprika auch, Ketchup ist süß. Aber der ist echt lecker. Und das den, da kann man einfach schön, der ist ganz gut und hat irgendwie so ein, ja, ist halt so ein gemüsiger Salat, aber halt kein so grüner Salat. Ist dann noch was anderes. Nummer 1 bei dir haben wir ja schon Couscous-Salat. Ja, mein Couscous. Dein Couscous? Also ich liebe, also das wird auch immer wieder Glubsmas ganz gern irgendwie für Geburtstagsfeiern auch von meinen Eltern. Die fordern das dann immer an. Das ist eigentlich ganz einfach mit so ein ganz bisschen Brühe, also leichte Gemüse, also Gemüsebrühe nur nicht so stark gemacht, damit es nicht nur danach schmeckt. Ja. Das Couscous halt einweichen und dann kommt da rein Tomaten, aber vorher halt die Haut abgezogen und teilweise mache ich sogar die Kerne raus. Ja. Das ist zwar sauverschwenderisch, aber das hat, also das schmeckt dann schon gar nicht mehr nach so viel Tomate, aber das ist irgendwie so ein super Füllstoff. Ja. Dann Minze mache ich rein, guter Schuss Olivenöl, Pimenta Espelette zum Schärfen Und das war's dann eigentlich. Ah, ein bisschen Frühlingszwiebeln. Sensationell. Und super leicht. Und im Vergleich zum Mayo Salat jetzt. Wirklich sehr, sehr leicht und kommt immer gut an. Ich muss sagen, meinen Platz 1 habe ich selbst noch nie gemacht, aber ich esse ihn immer unwahrscheinlich gern. Den mexikanischen Taco-Chich-Salat. Ja. Den lieben alle Leute. Und ich habe den, glaube ich, einmal in meinem Leben gegessen erst. Also ich muss sagen, irgendwie, der geht gut durch. Also, weißt du, schön unten Eisbergsalat, dicke, fette Sahnesoße. Ja, Sour Cream. Sour Cream, Schicht, eine Schicht Sour Cream. Ja. Daumen dick, am besten zwei Daumen übereinander, eine Hand breit. dann hier so Chili con Carne quasi drüber. Nochmal Sour Cream, Käse, Nachos, also auch überall zwischen den Nachos. Du hast quasi drei Mahlzeiten in einer. Ja. Mit Vorspeise und Nachtisch. Und was zum Snacken. Und was zum Snacken. Ich habe irgendwie geahnt, dass der Taco-Salat noch kommt. Du hast schon so eine diebische Vorfreude auf, dass ich gedacht habe, das kommt jetzt noch gleich. Ich bin halt manchmal auch echt berechenbar und ich bin auch manchmal, wie soll man sagen, den minderen Gerichten nicht abgeneigt. Ja. Klar, das kann ja auch trotzdem gut gemacht sein. Ja, schmeckt auch immer lecker. Und wie gesagt, also du hast halt, weißt du, ja, es hat, ist halt auch vom Mundgefühl total krass. Weißt du, die Frische vom Felssalat, vom Eisbergsalat, dann die Schärfe wie heißt du hier, Chili con Carne, Salsa-Ding. Und dann hast du immer noch so crunchy Tacos drin mit Sour Cream zum fettigen Untermalen. Fantastisch. Toll. Ja, nee, keine Ahnung. Ich habe ihn einmal gegessen, fand es schlecht, aber ich glaube, ich bin jetzt einfach sehr von Salaten ausgegangen, die ich selber auch machen würde und mitbringen würde. Also ich glaube, der ist auch echt nur so geil, weil immer, wenn ich den gegessen habe, hatte ich halt irgendwie schon 10 Bier getrunken. Ja, das ist halt aber auch die Sache, weißt du, genauso funktioniert auch so ein Nudelsalat. Du kommst erstmal auf so einem Geburtstag an und trinkst erstmal 3 gemütliche Bier. Oder und 6. Dann hast du schon einen sitzen. Ja, und dann geht der halt. Und dann isst du erstmal was. Und natürlich isst du dann eine Bratwurst mit Nudelsalat. Das stabilisiert einfach dann. Ja. Weil, und dabei kannst du halt auch noch guten Bier dazu trinken. Ja, also ich kann mich daran erinnern, wir haben ja letztens Videodreh gemacht. Habe ich davon schon erzählt im Podcast? Nee. Ich habe mit der Mannschaft in einem Musikvideo mitgespielt. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich würde gern ich würde es auch irgendwann gerne sehen, wenn es raus ist. Ich werde den zukommen lassen. Ich werde dich die nächsten 15 Jahre dafür verarschen. Wenn natürlich geil ist. Ja, die Handlung war ja, dass wir als Mannschaft gegen die Band verloren haben. Aber und immer so gestolpert sind, anstatt zu tackeln und so. Aha. Ein Slapstick-Video. Schon Slapstick-mäßig angehaucht. Ich werde mich freuen. Und da hatte ich halt auch morgens ein bisschen was gegessen, dann haben wir das wirklich 4-5 Stunden auch gedauert. Und danach haben wir 2 Bier getrunken und dann erst gegrillt, weil das, und nach den 2 Bier, weil ich halt nichts gegessen hatte und noch ein bisschen mich sportlich betätigt hatte, war ich halt direkt komplett Schräglage. Und da habe ich mich auch über den Salat gefreut dann. Mit ordentlich Mayo. Ja, ging, war noch im Rahmen. Nee, weißt du, ihr seid ja Sportler, ich hab dann Miracle Light gewohnt. Nee, wir sind ja Footballspieler, wir essen ja auch gerne mal. Nee, okay. Aber trotzdem, da habe ich mich immer so ein bisschen nur Salat gefreut. Vor allen Dingen auch, weil die Würstchen halt noch gar nicht fertig waren und da war schon was zu essen war. Sehr schön. So. Gut. Immer aber auch richtig nochmal ein Fass aufgemacht hier mit dem Partysalat. Mit dem Partysalat. Ja. Ich würde sagen, so verabschieden wir uns in ein mayonnaise-reiches Wochenende. Oh Gott. Ich glaube, ich werde keine Mayonnaise essen. Aber ich muss auch echt, ich finde nicht mal selbstgemachte Mayo geil. Nee, echt. Also da muss ich einfach nur genug Knoblauch reinschmeißen. Boah, aber ich weiß geil. Nicht. Aioli. Esse ich lieber. Ja, Aioli ist geil. Ja, das ist einfach nur Mayo mit Knoblauch. Ja, oder? Das ist aber was anderes. Ja, das war gerade gesagt. Ja, aber. Ja. Doch, selbstgemachte Mayo finde ich nicht so schlecht. Oh, ich weiß nicht. Ich bin ist halt ja noch so schön gelb, weil das hat wirklich das Ei drin. Aber Ei ich bin gelb. Halt einfach mehr so der Ketchup-Mensch. Ja, ich finde Ketchup auch besser. Ich habe als Kind nie Pommes mit Mayo gegessen. Nee, Ketchup. Ketchup nie oder halt Senf. Ja. Aber halt, Senf schmeckt halt nicht zu Pommes. Ja, aber. Mama, aber Pommes rot-gelb. Oh. Schlimm. Gut. Gut. Ich würde sagen, wir lassen es mit den kulinarischen Sauereien und geben ab in eine... Geben ab ins Kochstudio mit Tim Melzer. Ja, eine hoffentlich schöne Woche mit etwas besserem Wetter als die letzten Tage. Gut, in diesem Sinne bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns aufs... nächste Mal. Tschüss. Tschüss.